SWR 2 Erzählung. Auf Einladung von SWR 2 präsentieren während der Leipziger Buchmesse in der Café-Lounge Kleine Träumerei prominente Schriftstellerinnen und Schriftsteller ihre Erzählungen, die sie exklusiv für SWR 2 geschrieben haben. Heute hören Sie die Erzählung Der Diktator vom Gielandsee von Arthur Becker. Alle Welt glaubt, das Erholungszentrum Morena am Gielandsee sei der gefährlichste Ort auf Erden, obwohl er der glücklichste sein könnte. Wer in dieser Gegend gerate, werde sofort versklavt und um den Verstand gebracht, und zwar von einem einzigen Mann. Der lebe auf einer Insel des Gielandsees und fürchte sich vor niemanden, nicht einmal vor den Generälen aus Moskau und ihren Panzern und Atombomben. Dieser verwegene Inselbesitzer habe sogar einmal, weil er einen Batzen Geld beim Poker verloren habe, die Skulptur der Gottesmutter, der Gebenedeiten, die in dem heiligen Bildstock im Wald wohnt und von morgens bis abends weint, angespuckt. Aber nichts sei ihm nach dieser lästerhaften Beleidigung passiert, weder am See noch auf der Straße. Die gerechte katholische Strafe sei einfach ausgeblieben, obwohl er die heilige Maria zu allem Überfluss auch noch als Gotteshure beschimpft habe. Auch einen General aus Warschau habe er einmal angespuckt, weil der für seinen Ferienaufenthalt in einem der Bungalows auf der Insel keinen einzigen Groschen habe zahlen wollen. Angespuckt und krankenhausreif geprügelt sei er geworden, der knauserige Idiot und Kommunist im Dienste der Sowjets, und ein Hubschrauber sei auf der Insel gelandet, um den General zu retten. Ja, man erzählt sich über das Erholungszentrum Morena auch noch ganz andere unglaubliche Dinge. Überall heißt es, Morena folge seinen eigenen Gesetzen, als besesse es seine eigene Sonne, seinen eigenen Mond und seinen eigenen Himmel. Daniel Wyremba, der 33-jährige Leiter des Erholungszentrums, fragte sich allerdings schon lange nicht mehr, ob es stimmte, was die Leute über Morena, den Gielandsee, seine Touristen und den Inselbesitzer sagten, ob in Ermland und Masuren oder gar im Ausland. Besuch aus Schweden, England oder Deutschland war hier nicht selten. Doch natürlich hatte auch Daniel manchmal Angst, den nächsten Morgen nicht mehr zu erleben. Jeden Tag nahm er sich in Acht und versuchte, dem unberechenbaren Inselbesitzer aus dem Weg zu gehen, obwohl das am Gielandsee kaum möglich war. Man kannte sich ja nicht erst seit gestern. Man kannte den Förster, den Milizionär und die Leiter der verschiedenen anderen Erholungszentren. Man kannte auch die Deutschen, die Ukrainer und die Polen, die im benachbarten Wutry in einem stattlichen landwirtschaftlichen Betrieb schufteten und die sozialistischen Jahrespläne der Regierung gewissenhaft zu erfüllen versuchten, indem sie Schweine mit Schuhcreme beschmierten, um sie dem ersten Parteisekretär Gierek, dem hohen Besuch aus Warschau, gesünder, mächtiger und irgendwie sozialistischer präsentieren zu können. Neben dem Morena gab es drei weitere Erholungszentren an den Ufern des Gielandsees und im Wald, die Warschauer, die Danziger und die Allensteiner Zentren und eben die private Gielandseeinsel, auf die vor allem die Parteisekretäre, die Fabrikdirektoren und die Generäle scharf waren. Dort wohnte er, Daniels Feind, der Inselbesitzer Marian Butscha, 33 Jahre alt wie er. Vor ihm fürchteten sich alle, die Touristen, die Leiter der anderen Erholungsbetriebe. Selbst die Regierung in Warschau hatte Angst. Es hieß, Marian habe schon mehr als 10 Pilzsammler, Fischer und Einheimische im Wald eigenhändig erwürgt. Aber da er mit den höchsten Tieren im Stadt Geschäfte machte, mit Generälen und Parteisekretären, sei er praktisch unverwundbar. Und außerdem so gut wie unsterblich. Daniel war einmal bei einer Wildschweinjagd unverhofft selbst Zeuge des Wunders geworden. Marian Butscha war von der Patrone eines betrunkenen Jägers getroffen worden, ein Bauchschuss. Normalerweise hätte er im Schnee verbluten müssen, wie ein niedergeschossener Keiler. Er aber stand auf, zog die großkalibrige Patrone unter seinem Pelzmantel hervor und schrie, ich werde diese dumme Sau, die da auf mich geschossen hat, töten. Das Erholungszentrum der Textilfabrik aus Bartokamien war jeweils von Juni bis Ende September geöffnet. An jedem 1. Juli fuhr Marian Butcher nach Deutschland, um D-Mark zu verdienen und dunkle Geschäfte zu machen. Jahr für Jahr wiederholte sich dieses Ritual. Und immer brachte Marian großzügige Geschenke mit für Auserwählte und ehemalige Opfer. War also Butcher in Westdeutschland auf einem alljährlichen Raubzug und zu Besuch bei seinen Verwandten, verwandelte sich Morena, das über 13 Bungalows, einen Speisesaal mit Großküche und einem Lager für Benzin, Bettwäsche, Badmintonschläger, Außenborder, Nägel und Werkzeuge verfügte, in einen Vergnügungspark. Es fehlte nur das Riesenrad, das Wonder Wheel, das Daniel aus dem Kino Musa in seiner Heimstadt kannte. Aber im Juli drehte sich Morena selbst wie ein Karussell. Die Frauen drehten sich um der Wodka, um die Ebereschen und Barsche im Gelandsee. Die Urlauber waren glücklich, allen voran die Näherinnen aus der Textilfabrik. Im Juli waren die Gerüche die Könige der Natur. Im Wald, auf den Wiesen und an den Seeufern roch es nach Kuhfladen und Pisse, nach Wildrosen, Astern und Mohnblumen. Es roch nach Benzin für die Außenborder und am Touristenkiosk nach Wodka und Bier. Und das ganze Erholungszentrum roch nach Liebesschweiß und zerquetschten Heidel und Himbeeren aus dem Wald. So zeugte Morena Sommer für Sommer Kinder und Daniel fragte sich, wie viele von diesen Babys in Wahrheit auf Marian Butchers Kappe gehen mochten, zumal der Inselbesitzer gern stolz behauptete, er zeuge mit den Näherinnen im Erholungszentrum eine neue Generation von Menschen, weil es den Kommunisten ja bisher nicht gelungen sei, den neuen Menschen in Polen zu erschaffen. Dann aber folgte der böse August. Anfang August kehrte Marian Butcher aus Westdeutschland zurück mit prall gefüllten Portemonnaie, gierig, durstig, hungrig und voller Wut in seinen Händen, die diese Wut offen trugen wie eine Wunde und jedem Lebewesen, und sei es bloß ein Hündchen am Wegesrand, Angst einzujagen. Und Butcher hatte leichtfertige, ärmländische, ostpreußische und sozialistische Fäuste, die danach lechzten, Schädel zu zertrümmern und Knochen zu brechen. Nach seiner Rückkehr wählte sich Butcher im Erholungszentrum die schönste Näherin, entführte sie nachts oder am frühen Morgen aus ihrem Bungalow, kaufte beim Pevex 2 Kisten Wodka und brachte sie in sein Gorallenhaus, das wie eine Pyramide aussah und am Waldrand lag. Wenn das Mädchen ihn aber langweilte, fuhr er mit dem Motorrad ins Tal zurück an den See und prügelte sich auf dem Campingplatz mit Fremden oder zündete einen Urlauber-Bungalow an und jagte dessen Bewohner in den Wald, um ihnen Todesangst einzujagen. Allerdings ließ er den Bungalow nach dem Brand auch immer wieder aufbauen. So war Marian Butcher. Nach etwa 2 Wochen derlei Terrors kehrte er auf die Insel zu seiner Frau Helena zurück, empfing wohlhabende Sommergäste aus dem Ausland, meist aus Westdeutschland, und baute oder renovierte Bungalows oder Boote. Eines musste man ihm lassen. Butcher war, wenn er keinen Wodka trank und nicht den Mädchen nachstellte, enorm fleißig. Er hatte nicht nur böse, sondern auch fleißige, schlaue Hände. Und wenn sich die offene Wunde der Wut geschlossen hatte, zahlte er seinen Opfern sogar eine Entschädigung oder half ihnen anderweitig. Mochte es auch nur um das Streichen ihres alten Holzbootes gehen oder um Turnschuhe aus dem Westen für den Sohn einer Näherin, dessen Vater vielleicht sogar er selber war. Es war Anfang August und Daniel hatte die ganze Nacht geangelt, neue Legeschnüre mit Allhaken ausgelegt und alte mit einem üppigen Fang eingeholt. Als er am frühen Morgen sein Motorboot im Hafen wieder an die Kette legte, merkte er, dass der August hier im Norden Masurens bereits die ersten Vorbereitungen für den langen kalten Herbst traf. Der See hatte sein dunkles Meeresblau der prallen Julisonne verloren. Aber vielleicht war er auch nur deshalb grün geworden, weil Marian wieder da war. Die Algen blühten und nahmen den Kleinfischen den Atem. Es war also auch in der Luft zu spüren. Buca war zurück. Selbst die Eberöschen am Feldweg spürten es und sie hatten ihre frische Sommerfarbe verloren und ihre roten Beeren schmeckten den Spechten nicht mehr. Von Zeit zu Zeit nahm Daniel den jungen Bruno mit zum Angeln. Der Deutsche räucherte und verkaufte die Aale und so sah er auch einmal etwas anderes als immer nur seine Mutter und die Schweine und Kühe ihres Gehöfts oder die Bikini-Mädchen auf dem Campingplatz, die ihn ohnehin nur für einen Dorftrottel hielten. In der Tat war Bruno Schiwi nicht besonders intelligent, konnte nie nur eine Frage beantworten. Immer zog er bloß die Augenbrauen zusammen und wiederholte die Frage, wie ich heiße, wo ich wohne, wie alt ich bin, Kurwa, was ist das überhaupt für eine Frage? An diesem silbernen, aufwachenden Morgen, der die Sonne noch im Wald gefangen hielt und die Wiesen in ihrer Kälte und Feuchte glitzern ließ, brachte Daniel einen prächtigen Fang ins Morena. Im Rucksack 12 Aale von den Legeschnüren und 3 Hechte, die er mit dem Blinker und der Spinnrute gefangen hatte. Er würde die Hechte, worauf er sich sehr freute, dem eitlen Cibulski aus Łódź zeigen, der in dem luxuriösen Zwei-Zimmer-Bungalow auf dem Hügel wohnte. Schmunzelnd ging Daniel am Campingplatz vorbei, wo sich Hippies und Punker die riesigen, verdorrten Wiesenflächen für ihre Zelte und Wohnungen mit reichen Schlesiern und Warschauern teilten, die sogar tragbare Fernseher auf den Motorhauben ihrer Audis und BMWs aufstellten, um die armen, bekifften und betrunkenen jungen Leute zu ärgern. »Ihr werdet nie reich werden, weil ihr der letzte Dreck seid«, schrien die Audis und BMWs mit den Warschauer Kennzeichen. In diesem Jahr waren alle Lieblinge und Freunde und Verwandte von Daniel 2 Wochen lang da. Denn sobald die Näherinnen versorgt waren, durfte er auch fremden Gästen einen freien Bungalow anbieten. Den dicken und ständig betrunkenen Schweden in Latzhosen, die mit ihren Wohnwagen nach Masuren kamen und Kindern Werbeaufkleber von Dunlop, Adidas und Wrangler verkauften. Den Eltern des Schauspielers aus Łódź, zumal sie selbst einmal in der Textilindustrie tätig gewesen waren und selbst die Deutschen aus der DDR, obgleich denen die Fersen brannten, die Füße juckten und die Haare selbst nach dem 3. Wodka zu Berge standen, schossen doch die Fleischpreise in Polen ständig in die Höhe, was zur Folge hatte, dass Danzig und Stettin den Stahl in den Werften zum Glühen und Schmelzen brachten, vor Wut auf die Partei. Valentinowitsch und Wałęsa durften nicht mehr arbeiten. Im Juli hatten schon die ersten Arbeiter in Świdnik gestreikt. Und Daniels Gäste aus der DDR gingen vorsichtig ins Wasser, wuschen sich vorsichtig und freudlos die Haare im Gelandsee, denn sie hatten Angst vor einem Krieg, den die Polen mit ihren Streiks in der Welt hervorrufen könnten. Sie hatten mehr Angst als Daniel und seine Näherinnen. Die Dederuskis, wie man sie hier zu nennen pflegte, sagten, es sei alles eine Katastrophe biblischen Ausmaßes. Ein Arbeiter dürfe doch im Sozialismus nicht streiken. Daniel näherte sich mit einem schwer beladenen, nach Fisch stinkenden Rucksack dem ersten Bungalow, in dem seine Schwiegermutter Dominika wohnte. Sie kniete vor der Terrasse und wartete auf Nachschub, auf die Kronkorken, die ihr die Biersäufer brachten. Zwischen den Findlingen, auf denen die Trinker saßen und mit Lichtgeschwindigkeit die Flaschen leerten, fand man immer welche, auch alte Kippen und sogar Kondome. Der Bungalow der Schwiegermutter hieß Yeti, da jede Hütte im Morena einen Namen trug. Daniel blieb stehen, um zu verschnaufen. »Mama, was tust du da eigentlich? Warum kriechst du auf der Erde wie ein Wurm?« Noch bevor sie ihm antworten konnte, sah er das Gesicht, das Dominika vor dem Terrasseneingang ihres Yetis aus den Kronkorken zusammengesetzt hatte, einer Fußmatte ähnlich. Es war das Gesicht von Jesus Christus, ihrem Heiland und Erlöser, den Dominika in jedem gewöhnlichen Gespräch mindestens einmal erwähnte und an den sie sich morgens, mittags und abends mit inbrüstigen Gebeten und Bitten um Erleuchtung und Frieden im Erholungszentrum und auf der ganzen Welt wandte. Dass er am Ende aller Tage auf Erden leibhaftig erscheinen sollte, mochte sie trotzdem nicht so recht glauben, da sie sich mit der Geisterwelt und dem Jenseits ganz gut auskannte, zumindest besser als der Priester Kołakowski aus Bartokamień, der in jeden Sonntag die Beichte abnahm. Jedenfalls besaß Dominika ein ungewöhnliches Talent, das allerdings im Sozialismus als verdächtig galt, zumal jede Form von Religion und Aberglauben auch dem polnischen Marx verdächtig zu sein schien. Sie hatte prophetische Visionen und ließ sich gern, im Übrigen nicht umsonst, für die Beantwortung von Zukunftsfragen einspannen. Ein netter Nebenverdienst, der Dominika allerdings viel Kraft kostete, psychisch wie physisch. Die Fragen wiederholten sich außerdem: Wird meine Tochter wieder gesund? Wird es den Dritten Weltkrieg geben? Wie lange werde ich leben? Und wie lange wird der Kommunismus noch dauern? Als eine alte und erfahrene Näherin liebte sie es, wenn man ihr Komplimente machte, auch wenn kein Mann sie mehr begehrt hatte, seit ihr Ehegatte schon vor vielen Jahren geflohen und auf Nimmerwiedersehen verschwunden war. »Das ist ja Jesus Christus«, rief Daniel völlig entgeistert aus, der immer noch keine Antwort bekommen hatte. »Und warum bist du schon auf den Beinen? Warum schläfst du nicht endlich aus? Du hast Urlaub.« »Warum?« ärgerte sich Dominika. »Du redest schon wie der geisteskranke deutsche Bruno. Hast du es noch nicht gehört? Marian Bucha ist wieder zurück. Meinen Bungalow wird er nicht betreten. Jesus Christus wird mich vor diesem Teufel aus dem Wald beschützen. Mich und meine Tochter, die du ihm verkauft hast.« »Ich habe ihm nichts verkauft. Er hat sie sich einfach genommen.« »Du bist kein Mann. Warum tötest du ihn nicht? Immer, wenn ich Bucha sehe, habe ich dieses Bild vor Augen. Es ist eisig kalt, der Gelandsee ist zugefroren, ein junger Mann schreit, ich ertrinke, und er schreit wie Bucha. Bucha ist unsterblich, Mama. Ich gehe jetzt schlafen. Die Freude über meinen gewaltigen Fang wird mir bestimmt für 2-3 Stunden einen ruhigen Schlaf bescheren. Der Leiter von Morena braucht schließlich auch einmal Erholung. Hoffentlich wird heute niemand im See ertrinken.« Er nahm ihre Prophezeiungen eigentlich nie ernst, und diejenigen, die sich erfüllt hatten, rechnete er dem Zufall zu. Sie prophezeite auch, dass der Sozialismus und der Ostblock bald zusammenbrechen würden. In einem Traum habe sie 3 Neunen gesehen, und eine Stimme habe ihr gesagt, wenn die erste 9 komme, sei das Ende des Sowjetreiches gekommen. Daniel und auch die Fabrikdirektoren erwiderten, der Sozialismus sei so gut wie unsterblich. Er werde mindestens 70, wenn nicht noch 100 Jahre dauern. Niemand von den heute Lebenden und nicht einmal deren Kinder würden das Ende des Sowjetreiches erleben, und lachten Dominika aus. Irgendwann werden sie dich schnappen und ins Gefängnis stecken, du Wilderer, sagte sie endlich. Bucha wird mich freikaufen. Und außerdem werden sie Kobra schnappen, nicht mich. Kobra ist Profi-Wilderer. Und Bucha ist ein Mörder. Er handelt mit Seelen und auf dem Schwarzmarkt mit Devisen. Ein Wunder, dass er seine Insel noch nicht verkauft hat. Er schläft doch so gern im Wald, bei seinen Keilern und seinen Nutten. Die arme Pani Helenka, warum musste sie nur diesen Teufel heiraten? Ihr Mann ist heute aus Westdeutschland zurückgekommen. Ich weiß es, der Wald hat es mir gesagt. Er hat mich heute Nacht geweckt. Das ist ein böser Ort, der Wald. Im See wohnen Ertrunkene und im Wald singen die Keiler und Jäger ihre sündigen Lieder. Du solltest übrigens mal zum Bildstock mit der Gebenedeiten laufen und nachschauen, ob nicht schon jemand verprügelt worden ist. Die Träume haben es mir gesagt und der Wald singt auch schon wieder sein böses Lied. Ich höre weder den See noch den Wald singen und schon gar nicht unser Erholungszentrum. Ich gehe schlafen und du kannst gleich die Hechte von den Schuppen befreien und die Aale ausnehmen. Ich muss mich jetzt hinlegen. Er träumte vom warmen Körper Agnieszkas, die der Inselbesitzer vor 6 Jahren in seinem Korallenhaus eingesperrt und sich nächtelang mit ihr vergnügt hatte. Agnieszka behauptete stur und steif, dass ihr Kind, der fünfjährige Tomusz, gestohlene Augen habe, was so viel bedeutete, dass Daniel nicht sein Vater sei. Er musste dann seine Agnieszka, die nicht kochen konnte und wegen der gestohlenen Augen ihres gemeinsamen Sohnes oft weinte, jedes Mal sanft auf die Erde zurückholen, auf den Boden der Tatsachen. Der kleine Tomusz habe doch die gleiche Blutgruppe wie er und der Vaterschaftstest habe es doch auch bewiesen, dass Tomusz sein Sohn sei und damit basta. Aber Agnieszka entgegnete ihm nur, und Butscha, welche Blutgruppe hat Butscha? Ich weiß es nicht. Ich habe nur gesehen, als er einmal angeschossen wurde, dass Butscha nicht geblutet hat. In seinen Adern fließt kein menschliches Blut. In seinen Adern fließt vielleicht das Wasser aus dem Gelandsee, Agnieszka. Der Bungalow des Leiters von Morena hieß Student. Er stand im Schatten der Kiefern und Lärchen in der Mitte des Erholungszentrums, gegenüber dem Waldhügel. Der Student mit seinem angebauten Lager, in dem sich die Näherinnen und ihre Ehemänner oft bedienten wie in einem Supermarkt, dem winzigen Büroraum und Schlafzimmer, war das Zentrum der Macht, die Daniel in Morena ausübte. Er tat es natürlich im Sinne des Arbeiterstaates, der Fabrikdirektoren und der Näherinnen, die dringend Erholung von ihren ohrenbetäubenden Nähmaschinen brauchten, vor allem ihre wendigen und fleißigen Finger waren die leidtragenden Opfer, weil sie von den Nähnadeln so viele Male gestochen wurden, dass sie nicht einmal mehr die jungen Näherinnen stolz auf schöne Hände sein konnten. In diesem Machtzentrum gab es auch ein riesiges, rot gestrichenes, an zwei Balken angebrachtes Holzbrett der Feuerwehr, an dem Feuerlöscher hingen, in deren rot lackierten Bäuchen der weiße Schaum auf seinen baldigen Einsatz hoffte. Der sah dann so lebendig aus wie der Schaum am Ufer des Gelandsees, der nach starkem Wellengang entstand. An dem Brett hingen auch Harken, Spaten und Äxte und, für alle gut sichtbar, ein Zettel mit Verhaltensregeln im Brandfall. Und die Welt brannte wirklich. Der Sozialismus brannte. Der Bildstock im Wald brannte. Jesus Christus brannte. Der Wodka brannte. Der See brannte. Daniels Frau brannte. Und auch der Inselbesitzer Butscha, ein Loderder, Haudegen und Schurke in diesem nicht aufhören wollenden Weltenbrand. Und die Kinder der Näherinnen spielten jeden Tag ihr altes Spiel. Sie gingen alle unter die Feuerwehrleute und wollten den Weltenbrand von Morena löschen. Doch das sexgierige, wodkatrunkene und sonnenhungrige Feuer ihrer Eltern, das jeden Samstag aufs Neue von Daniel entfacht wurde, wenn er auf der Terrasse seines Bungalows eine riesige Lautsprecherbox aufstellte und vom Tonbandgerät Diskomusik abspielte, konnten sie nicht löschen. Daniel war stolz auf seine Arbeit, zumal in seinen Adern auch ostpreußisches Blut floss, über das man ja gerne sagte, es sei gesund und das Blut von Ordnungsliebenden. Jedenfalls wurde er nur selten als Nazi beschimpft, nur manchmal zeigte ihm ein Betrunkener den Hitlergruß, meist dann, wenn er mit seinen Verwandten aus der DDR oder Gästen aus Westdeutschland zum Touristenkiosk ging, um alkoholischen Nachschub zu holen. Im Übrigen hatte Butscha bestimmt eine andere Blutgruppe, die 0 oder 666 Gruppe wahrscheinlich, wenn er denn überhaupt ein Mensch war. Er war auch darauf stolz, dass sein Bungalow Student hieß, denn in gewisser Hinsicht war er immer noch ein Student. Er hatte sein Polonistikstudium in Danzig nicht beenden können. Ein einziger Text über die Machenschaften der Partei, den er im Eifer seiner Jugend und mit Wut auf die Kommunisten geschrieben und im Untergrund publiziert hatte, hatte für das Ende seiner studentischen Karriere gesorgt. Aber Agnieszkas Bruder Mateusz, der in der polnischen Wirkwarenindustrie ein bekannter Fabrikdirektor war, erbarmte sich des dummen Studenten und besorgte ihm den Job des Erholungs- und Kulturleiters der Textilfabrik. Und Agnieszka, ihre Lippen, ihre Brüste, ihr zartes Kinn und ihre dunkelgrünen Augen von der Farbe des Gelandsees, in dem sie als kleines Mädchen einmal beinahe ertrunken wäre, entschädigte ihn für all das, was ihm die Partei in Danzig angetan und gestohlen hatte, auch beim Lauf auf dem sogenannten Trimdich-Pfad auf dem Milizrevier, bei dem die Gefangenen, die antisozialistischen Subjekte, mit Gummistöcken verprügelt wurden. Doch all das Leid war jetzt vorbei. Er hatte Agnieszka und den dunkelgrünen Gelandsee und das Lager, in dem die Benzinkanister für die Motorboote lagerten und die Bettwäsche und die Handtücher und die Ersatzteile für die Segelboote und Ruder. Er war reich und wenn er wollte, könnte er alles in die Luft jagen, das ganze Erholungszentrum in die Luft sprengen. Das eingelagerte Benzin würde vollkommen ausreichen, aber er hatte Agnieszka und er ließ sich vom Butcher nicht verführen, der ihm oft sagte, pass mal auf, es reicht ein einziges Streichholz, Daniel, und schon fliegt der ganze sozialistische Mist in die Luft. Komm, sei ehrlich, du würdest es gern tun. Niemand wird dich verdächtigen und ich stelle dich auf meiner Insel ein. Ich könnte dich für meine 7 Bungalows gut gebrauchen. Du würdest Millionen verdienen, wie ich. Du bist ein guter Junge, aber du hast keinen Männerarsch in der Hose. Du bist ein Angsthase und Angst ist unser größter Feind. Sieh doch, ich habe vor niemandem Angst. Weder vor der Miliz, noch vor diesen Teufeln und Arschlöchern in den schwarzen Soutanen, die dem eingeschüchterten Volk Sonntag für Sonntag die Beichte abnehmen. Ich könnte sie alle töten, alle. Sie hörten die Erzählung von Arthur Becker, der Diktator vom Gielandsee. Aufgezeichnet während der Leipziger Buchmesse 2019 in der Café-Lounge Kleine Träumerei. Es las der Autor.